Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 5, Loschwitz, den 17. Juni 94. Eben erhalte ich deinen letzten Brief und kann mir nicht versagen, dir sogleich, was mir darüber einfällt, zu schreiben. In dem projektierten Journale erkenne ich den Plan wieder, über den wir bei deinem letzten Hiersein so viel sprachen. Du hast nunmehr zur Ausführung beträchtliche Fortschritte gemacht, und an meiner Teilnehmung soll es gewiss nicht fehlen. Nur bitte ich dich vor allen Dingen, einen Gehilfen zur Redaktion zu nehmen, der die bloß mühsame Korrespondenz mit Gelehrten, Verleger und Buchdrucker besorgt. Diese Geschäfte sind nicht für dich, und wenn du sie pünktlich besorgen wolltest, würden sie dir bald das ganze Unternehmen verleiten. Solltest du nicht in Jena zu diesem Behufe jemand finden? Gelingt der Plan in seinem ganzen Umfange, so wirst du für eine Art von Sekretär Beschäftigung genug finden. Gegen den gedruckten Aufsatz habe ich nicht das Geringste einzuwenden. Dadurch, dass Staatsreligion und politische Verfassung von dem Stoffe ausgeschlossen werden, entgeht man vielen Unannehmlichkeiten, teils in Ansehung der Zensur, teils in dem Verhältnisse des Ausschusses zu den Mitarbeitern. Als beurteilendes Mitglied würde ich zum Beispiel gegen die Zerstörungen in dem, was Religion und Staat betrifft, stimmen. Dies würde manchen eine Beschränkung der Freimütigkeit scheinen, aber nach meinem Glauben bedarf es dieser Freimütigkeit nicht, wenn der Mensch auf dem Wege der Schönheit weiter gekommen ist. Wenn das Fach der philosophischen Geschichte noch nicht ganz besetzt ist, so glaube ich, in diesem am ersten öftere Beiträge liefern zu können. Philosophie der Kunst im weitesten Sinne wird zu eigenen Untersuchungen wohl mein Lieblingsfach bleiben, und da ist es Bedürfnis und Genuss für mich, die Resultate des Nachdenkens der Alten und Neuern über diese Gegenstände zu studieren. Dann findet sich wohl auch eine gefällige Form für die Darstellung. Über den Plato werde ich mich nun bald hermachen, wenn ich nur noch erst mit meinen eigenen Ideen ganz aufs Reine bin. Die Bedingungen sind sehr lockend, und es wundert mich fast, dass sich ein Verleger gleich beim Anfange dazu verstanden hat. Dass man unter 3 Jahren über seine Aufsätze nicht anderwärts disponiert, ist sehr billig und zweckmäßig. Unter den Schriftstellern, die als Mitarbeiter zu brauchen wären, sind mir außer den von dir genannten noch folgende eingefallen: Claudius, Heinse, Schulz, Schlosser, Eichhorn, Sprengel, Heidenreich, Petzel, Verfasser des Faustin, Ludwig Schubart, Planck. Bei der Beurteilung würde ich besonders auch auf Beobachtung der Urbanität im Tone des Vortrags Acht haben. Diese Eigenschaft fehlt oft unseren besten Köpfen. Eine gewisse Koketterie ist seltener unter den deutschen Schriftstellern. Liebe zum Stoff, Innigkeit, Kraft macht oft nachlässiger in Ansehung der Form. Fichte zum Beispiel selbst hat in den Betrachtungen über die französische Revolution Stellen, die wieder den echten guten Ton sind. Überhaupt bin ich mit diesem Buche nicht zufrieden. Manches ist vortrefflich und hat mir eine hohe Meinung von ihm gegeben, aber manches auch äußerst hart und nach meiner Überzeugung nicht einmal richtig. Zum Beispiel, was er vom Vertrage sagt, oft hat mich's in den Fingern gejuckt, und wenn ich nicht in mehrerem Betracht jetzt über politische Dinge zu schreiben bedenklich fände, so möchte ich wohl über dies und jenes eine Lanze mit ihm brechen. Durch den Kupferstich hast du mir viel Freude gemacht, der Abdruck scheint besonders gut zu sein. Frauenholz war vor kurzem hier, und ich sah bei Graffen einen Abdruck, der mir fast weniger gefiel als der von dir überschickte. Miller hat recht brav gearbeitet, Graf ist sehr zufrieden und sagt, dass manches besser wäre als im Gemälde. Das Gemälde werde ich nun bald bekommen. Lass den Jungen nicht zu bald laufen lernen, besser, er kriecht erst, bis die Beine stärker werden. Mein Junge lief erst nach dem ersten Jahre, und er trägt sich jetzt recht gut, hat keine krummen Beine und geht mit geradem Leibe. Im Korbe drücken sich die Kinder an die Brust, wenn sie noch zu schwach sind. Die Briefe an den Prinzen bist du mir noch schuldig. Wie weit bist du damit gekommen? Reinicke Fuchs habe ich gelesen, ich verkenne den Kunstwert daran gewiss nicht, aber wenn ich die Zeit und Mühe bedenke, die Goethe darauf verwendet haben muß, so dächte ich doch, dass er uns etwas Bedeutenderes hätte geben können. Vieles ist doch trocken und langweilig darin. Die neuen Bände von den Briefen zur Beförderung der Humanität sind mir lieber als die beiden ersten. Sage Humboldt viel Freundschaftliches und danke ihm in meinem Namen, dass er sich für Schlegels Autorschaft so tätig verwendet hat. K.